Licken. Ein Hinweis vorab, unser Podcast Gamerscore wurde aus iTunes gelöscht. Also Apple hat es irgendwie verkackt und weiß selber nicht warum, wie das sein kann. Der Support wurde mehrmals angeschrieben, wir haben mit denen telefoniert. Bisher kam es zu keiner Lösung. Ziemlich ärgerlich, deswegen hat sich diese Folge auch etwas verzögert. Die ist auch schon länger aufgezeichnet. Wir hoffen, sie macht trotzdem Spaß und dass bald wieder alles beim Alten ist. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit dieser Folge. Gamerscore, ein Podcast über Videospiele. Naja, unser Zeug halt. User joined your channel. User joined your channel. Microphone activated. Der Mitzwanziger Tim liebt Games, Filme, TV-Serien und all solches Gedöns. Der selbsternannte Dark Souls-Fanboy ist Schreiberling bei gameswelt.de und geekkeller.de. Er duscht gerne nackt und ist bei Twitter als der Timster unterwegs. Mit knackigen 25 Jahren steht Julian mitten im Leben. Er lebt lange Abende vor dem PC, kann sich nichts Schöneres vorstellen, als Batman-Comics mit seiner Seelenverwandten zu lesen und würde gerne eine Videogame-Show im Fernsehen moderieren. Momentan ist er Chefredakteur bei den unabhängigen Spieletestern und ist in Spielen und auf Twitter unter Zirkelberg zu erreichen. Ah, hallo Tim. Ja, Mist Podcast, ne? Sorry, ich bin gerade voll im Civilization Beyond Earth-Fieber. Ja, und ich bin so ein bisschen angeschlagen, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Aber das macht ja nichts, Bock auf Podcasten habe ich eigentlich immer, vor allem mit dir. Oh, so, oh jetzt da geht mein Herz direkt auf. So soll es sein. Fang doch mal an, was gibt's denn heute Schönes? Oh, heute haben wir ganz viel Kram dabei, unter anderem für die Xbox One. Ganz viele Exklusivtitel sind erschienen, da bist du ja der Experte drin. Allen voran Sunset Overdrive, auch ein Spiel, was jetzt schon lange erwartet wurde von Insomniac Games. Da wirst du dann wahrscheinlich gleich um einiges mehr noch zu erzählen. Mhm. Dann haben wir Hampelei-Spiele in Form von Phantasia, ebenfalls für die Xbox One und das Kinect und Project Spark. Da kann man auch, glaube ich, auch rumhampeln, oder? Kann man auch rumhampeln, ja genau, das sind halt so alles Xbox One-Exklusivtitel, beziehungsweise PC-Titel. Genau, und wir wollten mal ganz kurz unsere Fazits zu Bayonetta 2 oder aber auch The Evil Within abgeben, aber bevor wir jetzt viel zu viel vorwegnehmen, können wir eigentlich direkt durchstarten, oder? Los geht's. Rund oder Schund? Ja, erzähl doch mal zu Bayonetta 2. Also ich habe ja ein Gameswelt-Review getippt, das war sehr, sehr positiv, habe auch einen Design-Award gegeben. Und ja, wer meine Meinung dazu wissen möchte, der liest sich das durch. Und jetzt sind aber alle gespannt auf deine Meinung. Aha, ich würde sagen, zu Recht. Du hast ja das große Glück, du konntest das Spiel schon, was sind das jetzt, fast einen Monat schon vorher anspielen? Noch länger. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Länger. Ich war ganz, ganz überrascht. Ich glaube, ich habe noch nie so früh ein Testmuster bekommen. es gab noch nicht mal eine Goldmeldung, dass das Spiel überhaupt fertig ist, also dass es den fertigen Status hat. Da hatte ich es schon fast durch. Also das musste ich aber auch ein saftiges NDA unterschreiben, dass da nichts durchsickert. Das war schon sehr streng, aber ich habe mich natürlich total gefreut, weil ich den ersten Teil eines der besten Titel der letzten Jahre halte, also der letzten Generation, wenn man so will. Ja, definitiv. Und da möchte ich auch direkt ansetzen. Bayonetta 1 hat mir damals auch super gut gefallen. Ich bin sowieso riesengroßer Devil May Cry, God of War Fan etc. pp. Konnte mir damals zu Bayonetta nichts vorstellen. 2008 kam es, glaube ich, raus, wenn ich gerade nicht falsch liege. Und gerade da, vor 6 Jahren, 20 Jahre alt, dann so eine junge Dame auf dem Bildschirm rumhüpfen zu haben. Ja, das war schon cool. Das soll jetzt aber gar nicht darin abdriften, mir geht es nur vielmehr darum, so, es war super umgesetzt. Also, hat's halt, also wie gesagt, für mich alleine diese junge Dame, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, ich spiele sowieso viel lieber weibliche Charaktere in Spielen, aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt viel zu viele männliche Protagonisten. Und Bayonetta hat da eine super Kerbe für mich geschlagen. Jetzt Teil 2 habe ich vorgestern endlich bekommen, angefangen und ganz ehrlich, für mich mit all den Spielen, die jetzt rauskommen im Oktober, das Beste. Hört sich wahrscheinlich von manchen so, das ist doch nur ein Haut-drauf-Spiel und sonstiges. Ja, aber ganz ehrlich, die Geschichte, so lustig sie ist, ich finde sie super gemacht. Ich mag diesen Kontrast zwischen Himmel und Hölle, das hat mich schon immer fasziniert, auch wenn ich selber kein Christ bin. Fand ich schon immer cool, diese Sachen, so Engel und Dämonen und diese einfach Vorstellung davon, dass diese Plätze existieren. Und in Bayonetta 2 wird das einfach super geil umgesetzt. Du hast da eben einmal die Engel, die Erzengel, die an den Kragen wollen, aber auch die ganzen Wesen aus der Hölle, mit der Bayonetta ja eigentlich so eine Art Vertrag hat, dass sie ihr nicht hinterher geifern. Zur Handlung will ich aber gar nicht viel verraten. Und allen voran, und ich finde, das hat auch schon der erste gut bewiesen, Platinum Games wissen einfach, wie man Bosskämpfe macht, oder? Also die Bosskämpfe sind doch immer, also schon wie das Spiel anfängt und die ersten paar Minuten im Spiel sind schon so episch und so euphorisch inszeniert, wie, ja, wie andere Spiele nicht mal enden. Also das ist der Hammer. Also das wird so zelebriert, das ist ein Effektfeuerwerk ohnegleichen. Ja, ja, ja. Aber zu Recht, also ganz ehrlich, ich war von der ersten Sekunde an geflasht, konnte es auch gestern bis tief in die Nacht nicht mehr aus der Hand legen, bin mittlerweile bei Kapitel 10. Ich glaube, insgesamt 16 oder 17 gibt es gelesen zu haben. Also von daher, ich hoffe, dass da noch einiges kommt, wahrscheinlich schon so schnell durch wäre. So oder so macht mir einen riesengroßen Spaß. Und ja, ich kann es eigentlich wärmstens empfehlen an jedem. Ich meine, ihr habt die Reviews schon auch alle schon gesehen. Ich gebe, glaube ich, kein einziges Review da draußen, die sagt, das Spiel ist doof. Nee, also ich gehe sogar so weit, dass ich sagen würde, wenn Mario Kart 8 nicht der Grund war, für euch eine Wii U zu kaufen, dann ist es Bayonetta 2 und dann gibt es wirklich keine Ausrede mehr. Ach, definitiv. Besonders mittlerweile kriegst du die Wii U, also zumindest bei uns hier im Mediamarkt war es schon ein Angebot. Ich glaube, die kleine Variante für 179 Euro oder so. Und das ist ja nicht mal die Hälfte, was die Current-Gen-Konsolen kosten. Und die Wii U ist quasi eine Current-Gen-Konsole. Ich habe quasi gesagt, ich hoffe, das bringt mir jetzt nicht den Hass von manchen Leuten ein. Dementsprechend, ja, definitiv, dicke Empfehlung auf Bayonetta 2, ihr habt keine Wii U. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Dann am besten noch Mario Kart 8 einpacken. Hyrule Warriors fand ich auch super. Ja, dementsprechend, jetzt gibt es keinen Drumherum mehr. Genau. Dann würde ich noch kurz was zu Project Spark sagen. Das ist eine Art Baukasten für die Xbox One. Da kann man nämlich seine eigenen Spiele programmieren. Oh. Ähnlich wie schon bei Little Big Planet. Die Besonderheit bei Project Spark ist aber, dass du halt nicht darauf festgelegt bist, dass es jetzt ein Jump'n'Run sein muss oder ein Adventure oder irgendwie ein Puzzle. Du bist wirklich, das ist dir wirklich frei überlassen, was du da jetzt genau bastelst. Es ist ein mächtiges Werkzeug, es ist also es bietet dir viele, viele Möglichkeiten. Allerdings ist es auch gar nicht so leicht, ein eigenes Spiel zu erstellen. Also da muss man sich so richtig einarbeiten. Und man hat halt, das ist halt so ein Pseudo-Free-to-Play-Modell, also du kannst es halt umsonst auch runterladen. Aber die Sachen, die du im Spiel verbauen möchtest, die musst du dir teilweise kaufen, beziehungsweise in so Download-Paketen. Die Preise sind jetzt nicht dermaßen überteuert, aber es ist halt so schon so eine, weiß man nicht, ob man das jetzt so gut finden muss. Also ich hätte es lieber gehabt, dass man jetzt sagt, okay, ich gebe jetzt 40, 50 Euro aus und habe jetzt das komplette Paket, als wenn man jetzt sich das alles einzeln zusammen kaufen muss. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man erstmal sehen möchte, reicht mir das vielleicht aus, was ich jetzt zur Verfügung habe, um dann ein nettes Spiel draus zu machen oder muss ich noch was dazu kaufen. Das Spiel hat allerdings auch eine Kampagne, die ist sehr linear, aber die macht schon Spaß, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Alles so im Fantasy-Stil gehalten, alles so mit Orks und halt die typischen Schwertschwinger und alles in so einer Comic-Grafik ist jetzt technisch nicht besonders beeindruckend, da hätte die One weitaus mehr hinbekommen. Aber trotzdem, schöne Präsentation und also wenn ein das jetzt neugierig macht, dann sollte man auf jeden Fall mal runterladen. Also das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und ich glaube, da kann die Community richtig gute Sachen draus machen. Also das ist, wie gesagt, ein mächtiges Werkzeug. Und da sind bestimmt schon jetzt viele, viele tolle Sachen entstanden von der Community, die sich lohnen, mal reinzuschnuppern, also sich die runterzuladen. Und somit hast du ja auch dann ganz viel Spielzeit quasi. Wenn du weißt, dass die Community dir ja Sachen macht, die dir gefallen könnte, dann kannst du auch viele Stunden darin verbraten. Ist allerdings immer so eine Sache, ob man so kreativ ist und da was baut oder auch nicht. Ist wohl sehr, sehr speziell. Also ich bin, glaube ich, nicht so kreativ und habe auch nicht die Geduld, mich da so reinzuarbeiten, aber ich weiß, dass da einige Leute gibt, die da echt super krasse Sachen machen. Ja, ich muss ehrlich sagen, das hatten wir schon mal. Ich bin da leider nicht so der Fan von. Einfach aus ganz einfachem Grund, ich habe dafür nicht die Ruhe. Ich setze mich einfach lieber hin, hören aus, mache das Spiel an und selber was erstellen. Nee. Ja, ich habe ja früher, da waren, ich weiß, wie alt waren wir da? 12 bis 14, da haben wir immer einen RPG Maker, ich und ein Kumpel, RPG Maker 2000. Ja, doch, stimmt, den habe ich auch mal. Großartig, da haben wir so geile Sachen von gemacht. Irgendwann ist die Festplatte von meinem Kumpel abgeraucht und das ist alles weg. So fantastische Titel wie Pokémon Killer und Little Spanner. Das waren zwei Grundschüler, die ja gern gespannt haben. Es wäre bestimmt jetzt gerade in der Sexismus-Debatte jetzt ein ganz großes Thema, der Titel, den wir damals entwickelt haben. Nee, aber es waren halt eine lustige Zeit und da haben wir echt viel Spaß dran gemacht. Aber jetzt sehe ich das genauso wie du, da hat man einfach nicht mehr die Zeit und die Ruhe für. Aber schön, dass es andere Leute gibt, die haben. Ja, definitiv. Ohne diese anderen Leute gäbe es die ganzen Videospiele gar nicht. Exakt. Oder die ganzen Indie-Games, die auch teilweise gratis angeboten werden oder für einen kleinen Euro. Ja. Dann haben wir schon letztes Mal erzählt, The Evil Within habe ich letztes Mal schon gespielt und bin jetzt auch schon so gut wie durch. Möchte jetzt aber nur noch ein Kurzfazit abgeben, weil jetzt ist so viel Zeit zwischen den Folgen vergangen und die Reviews sind schon lange raus, deswegen jetzt mal nur kurz ein Fazit. Ich finde es sehr gut, ich finde, es ist ein gelungener Nachfolger der Resident Evil-Reihe. Es geht wieder in eine richtige Richtung, auch wenn vieles an Resident Evil 4 erinnert, was für viele ja der Anfang vom Ende war, was ich nicht verstehe, weil Resident Evil 4 großartig ist, aber es war natürlich weniger Survival-Horror. Allerdings finde ich The Evil Within, und da möchte ich gleich deine Meinung zu hören, fast nicht gruselig. Also das klingt jetzt wie so ein K.O. so ein K.O.-Schlag, so, ja, es ist doch ein Horrorspiel. Ich finde es sehr beängstigend schon, aber mehr auf diese Panikschiene, so dass du denkst, oh scheiße, ich muss hier raus, oh mein Gott, ich bin am Arsch. Und oh, was ist das jetzt schon wieder? Scheiße. So, ganz viel Gefluche und es ist unfassbar brutal und auch wirklich beklemmend. Aber nicht so, dass ich sage, oh, ich habe Angst, wie zum Beispiel bei der Demo bei der PT. PT war aber echt krass. Ja, das ist natürlich jetzt ein fieser Vergleich. Aber absolut super Spiel. Als Horrorfan darf man sich verpassen. Ja, also ich muss dir da zustimmen. Ich habe mich auch nicht wirklich gegruselt. Das hatten wir letztes Mal schon mal. Ich bin einfach nicht leicht zu gruseln, was ein bisschen schade ist. Auf der anderen Seite PT fand ich auch sehr gut, aber ist auch nicht so was. Ich habe es zum Beispiel mit einer Kollegin, das war nämlich noch zur Gamescom-Zeit, da habe ich es mit einer Kollegin gespielt. Achso, du warst auch hier zur Gamescom-Zeit, Mann. Du hast, glaube ich, gar nicht mitbekommen, dass wir PT gespielt haben, oder? Nee, da habe ich bestimmt irgendwelche am Games-Artikel gesessen und so, genau. Genau. Auf jeden Fall, die Biene eben, hallo Biene, die hat ja mitgespielt und das habe ich gar nicht mitbekommen. So, ich habe die ganze Zeit gezockt, wir haben schon nur gezockt, hinterher drüber gequatscht und sie meinte so, ja, ich bin so froh, dass du das gespielt hast, ich hätte die ganze Zeit tierische Angst gehabt. Und ich dachte, Nee, so, das habe ich nämlich, was heißt leider? Ich meine, ist ja auch kein schönes Gefühl, so mega krasse Angst zu haben. Aber ja, ich hatte es trotzdem, ich war natürlich schön erschreckt, ich hatte auch diese Horroratmosphäre, aber ich hatte trotzdem keine richtige Angst. Bei Evil Within leider wirklich dasselbe. Es ist ein cooles Spiel, ich würde es auch sagen, so Resident Evil 4-mäßig. Angst hatte ich nicht, aber eben genau, was du meinst, diese Panik, wenn man mal gerade keine Zeit hat oder so. Aber auch Erschreckmomente hatte ich da kaum. Aber nichtsdestotrotz ist es ein cooles Horrorspiel, auch wenn es für mich und für dich persönlich dann nicht wirklich Horror im klassischen Sinne ist, macht trotzdem Spaß, hat eine gruselige Atmosphäre, das muss man schon sagen. Ja. Oder auch mein Fazit ist, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr auf Horror oder Resi steht oder auch ein bisschen Silent Hill, würde ich behaupten, ja. Dann ist Evil Within bestimmt was für euch. Wer also jetzt noch wartet, wahrscheinlich bis zum Weihnachtsgeschäft, wenn es ein bisschen billiger ist, kann dann beruhigt zuschlagen. Unbedingt. Also die Bildsprache, hast du absolut recht, erinnert schon oft an Silent Hill, was sehr positiv ist. Hast du eigentlich noch Drive Club? Letztes Mal war ja dieses Server-Debakel. Ist das mittlerweile eigentlich behoben? Hast du Drive Club noch gespielt? Ja, habe ich tatsächlich. Haben wir ja auch letztes Mal auch nochmal erwähnt, dass, wenn es sich besser, wir nochmal drüber quatschen werden. Ich habe jetzt endlich mal ein bisschen Zeit gehabt, reinzugucken. Ich habe mittlerweile auf Level 18, also habe ordentlich gespielt. Und zwar letztes Wochenende und letzte Woche ein bisschen. Und ja, also ganz ehrlich, wie wir schon gesagt haben, jetzt mit den Online-Servern ist es um einiges spaßiger, es macht auch mal einiges mehr Sinn. Besonders gibt es auch viel mehr Punkte und Herausforderungen. Dann der Online-Modus, pipapo und richtig cool. Ich habe einen sehr tollen Club gefunden. Leider habe ich gerade keine Idee, wie die Leute darin heißen, aber danke an diejenigen, die mich aufgenommen haben. Die habe ich nämlich über Twitter gefunden. Ich glaube, Gaming Pirat war das. Danke, Gaming Pirat. Und der Club hat schon ein super hohes Level, weswegen ich ganz viele tolle Autos ausprobieren konnte. Und das war eben das, was mich ja an Rennspielen immer so reizt, wie ich es auch bei Forza erwähnt habe, dass ich einfach die ganzen Autos durchprobieren kann, ohne irgendwie großartig an was teilzunehmen. Das finde ich klasse, macht super Spaß. Der Online-Modus, jetzt wo er funktioniert, auch eine super Sache. Gerade auch das Gegeneinanderfahren. An Forza reicht es immer noch nicht heran. Aber so würde ich sagen, für PlayStation 4 ein sehr gutes Rennspiel. Ich würde sagen, vergleichbar mit der Gran Turismo-Serie. Nur nicht ganz so krass ausufern und eben den Fokus mehr auf Online-Modi. Genau. Achso, gut. Und das, ja, meinst du? Nicht ganz so simulationslastig, oder? Ja gut, also, das stimmt aber, ja. Das muss ich sagen, hört sich jetzt so an, das hat mich auch ein bisschen gestört. Okay. Ich mag es sehr simulationslastig, was so Autospiele angeht. Naja, nichtsdestotrotz, PS4 auf der Suche nach einem Rennspiel kann man mittlerweile doch, nachdem ich letztes Mal sagte, Finger weg, kann ich jetzt sagen, doch, greift ruhig zu, es macht Spaß, Server sind mittlerweile online und funktionieren auch dementsprechend, ja, viel Spaß. Genau, viele Alternativen gibt es ja noch nicht auf der Playse, von daher kann man da beruhigt bestimmt zugreifen. Ich habe nicht Drive Club mehr gespielt, sondern ich habe Phantasia Music Evolved auf der Xbox One gespielt. Das ist wieder ein Kinect-Titel, wo du dann wieder jetzt schon abschaltest, das merke ich jetzt schon wieder. Und zwar ist es so eine Art, man ist quasi ein Dirigent, beziehungsweise Magier, beziehungsweise Reaktionsvermögen, ja, Testobjekt. Und zwar bei Phantasias beruht halt auf diesem Disney-Klassiker. Und du bist halt sozusagen der Zauberlehrling, das, was Mickey Mouse in dem Film war. Und da werden dir Musiktitel vorgespielt. Da gibt es also wirklich auch eine Kampagne. Du kannst allerdings auch später ein freies Spiel machen. Es ist von den Rockband-Machern Harmonix. Die haben es meiner Meinung nach auch sehr drauf, Musikspiele zu machen. Und zu dieser Musik musst du halt über Kinect mit deinen Händen Bewegungen machen. Da, so Streichbewegungen zum Beispiel oder Anschläge, indem du sozusagen ja in die Luft boxt oder auch richtig einer Linie folgst mit den Händen. Das hört sich jetzt total seltsam an, macht dann aber, wenn man es dann mal sieht, total Sinn. Also das ist schon sehr angepasst dem Musikstück. Wenn du dich da vertust, dann wird die Musik leiser oder bricht so ein bisschen ab. Und man hört schon, wenn man das Lied kennt, das sind halt also bekannte Titel, hauptsächlich Pop-Titel. Das ist schon sowas wie Police, Message in a Bottle und so, solche Sachen. Und aber auch hier klassische Musik gibt es da auch. Und wenn man die Stücke kennt, dann merkt man schon, wenn derjenige, der gerade spielt, in Anführungsstrichen, sich verspielt, also da eine falsche Bewegung macht. Und wenn man das macht, ist man total in diesem Flow drin. Das hat so schon so ein bisschen was Entspannendes, aber auch Forderndes, weil es ist gar nicht so leicht. Also ich habe schon gemerkt, man kommt ganz schön ins Schwitzen. Das ist, wenn man vier Titel gespielt hat und nicht so sportlich ist, dann kommt man da echt schon ganz schön ins Schwitzen. Und es macht wirklich viel Spaß. Also das ist so, so stelle ich mir das vor, wenn du jetzt irgendwie eine Pille eingeworfen hast auf einem Konzert und noch mehr abgehst als sowieso und dann mit den Händen die Melodie versuchst nachzustreichen. Es macht wirklich richtig, richtig viel Laune. Da war ich positiv überrascht und das ist auch wieder was beweist, dass das Kinect funktioniert. Die vorherige Kinect-Version auf der Xbox 360 hat ja streckenweise nicht ganz so gut funktioniert, aber die jetzt auf der One, wenn man das Zimmer hell genug hat und wenn man das richtig eingestellt und kalibriert hat, funktioniert das hervorragend. Sehr gut. Kurz Frage, ist das ein käuflicher Titel oder ein reiner Download-Titel? Ja, der kostet schon was, aber du kannst, das ist halt, ach so, ist relativ Quatsch, günstig. Im du kannst Laden halt, käuflicher Titel oder ein reiner Download-Titel, so. Du kannst, soweit ich weiß, kannst du es, da bin ich jetzt, glaube ich, ein bisschen überfragt, soweit ich weiß, kannst du das mit einigen Songtiteln gleich direkt auch als Box-Version kaufen. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Diese Live-Recherche wird Ihnen präsentiert von Microsoft. Ihre Anlaufstelle für die Nummer 1 Heimkonsole. Ja, es gibt es auch als On-Disk. Und dazu kann man halt natürlich noch Sachen runterladen. Also ich habe halt als Testmuster einen Download-Code bekommen, aber das kann man wohl auch als On-Disk-Spiel kaufen. Als Retail-Titel. Und dazu halt noch sich zusätzliche Songs runterladen. Also da gibt es eine riesen Auswahl jetzt schon. Okay, cool. Ja. Kommen wir aber zum nächsten Titel. Und zwar Super Smash Brothers für den Nintendo 3DS. Oh. Bist du ein Smash Brothers Profi? Also kennst du dich damit aus? Achso, ja, ich kenne mich damit gut aus, aber nein, ich bin quasi kein Profi. Ich kriege immer voll auf die Fresse, wenn ich online spiele. Muss aber auch sagen, Smash Bros. Ist für mich so ein Spiel und wahrscheinlich bin ich ja schon wieder zu alt für. Ich spiele das aus Spaß. Ich spiele das nicht, um zu zeigen, dass mein Penis der größte ist, sorry, mir fiel gerade nichts Besseres ein, sondern einfach nur, um Spaß an der Freude zu haben, hauptsächlich mit Kollegen, gerne auch mal online, aber wie gesagt, da kriege ich eigentlich immer auf die Fresse. Also, ein Profi in der Richtung bin ich nicht. Nichtsdestotrotz, meines Erachtens ein sehr, sehr spaßiges Spiel. Ich glaube, da hat Nintendo sich damals auch einen großen Gefallen getan, als sie es, ich glaube, 98, das allererste für Nintendo 64 rausgebracht haben. Alleine die Idee dahinter, die ganzen Figuren, die ja sowieso jeder kennt und lieb hat, einfach gegeneinander, aufeinander loszulassen, auf die Fresse zu hauen, war super. Damals noch, lass mich nicht lügen, ich sag mal 16 Charaktere. Jetzt, Super Smash Bros. 3DS, sind es ja weit über 50, glaube ich. Oder weit über 40. Nee. Und ja, es ist also super spaßig. Du hast es auch gespielt, oder? Ja, klar, ich habe es auch gespielt. Ich habe auch damals natürlich mit der Nintendo 64-Version viel Spaß gehabt. Ich verliere da immer sehr schnell den Überblick. Und bin auch nicht sonderlich gut darin, aber es macht immer unheimlich viel Spaß und ist wieder so ein richtiges Hasse-deine-Freunde-Spiel. Wenn man im letzten Moment den gegnerischen Bowser dann aus dem Spielfeld räumt, das ist dann ein tolles Gefühl und dein Kumpel, der hasst dich dann. Ja, das stimmt. Also es ist wirklich so Super Smash Bros. Ähnlich wie Mario Kart. Es ist wirklich so ein Spiel, das richtig Freundschaften zerstören kann. Ja, aber nur für einen kleinen Augenblick. Es ist ja nicht nur vorübergehend. Und ich muss sagen, anfangs war ich sehr skeptisch, als ich gehört habe, das neue Smash Bros. Kommt für Wii U und den 3DS und für den 3DS auch zuerst. Macht aber jetzt total Sinn, weil ja, die Umsetzung ist wirklich gut gelungen und es funktioniert ja auch online jetzt sehr gut. Und jetzt haben die Figuren ja jetzt auch so eine schwarze Umrandung noch bekommen und sieht schon grafisch ein bisschen anders aus als dann auf der Wii U. Da gibt es ja schon viel Videomaterial. Und das ist, glaube ich, so ein nettes Vorprogramm dann zu der großen Wii U-Version. Also das hat auf jeden Fall für mich richtig viel Bock auf mehr gemacht und freue mich auch schon auf die Amiibo-Features. Also diese Amiibo-Figuren, die funktionieren ja irgendwie. Die werden mich so arm machen, diese Amiibo-Figuren. Ja, mich auch, ey. Oh, ich habe die alle schon auf meine Wunschzettel geschrieben. Für den Weihnachtsmann. Ja, und Geburtstag habe ich auch Ende November und ja, das passt ganz gut. Da müssen wir also in der nächsten Podcast-Ausgabe, die im November rauskommt, kurz deine Adresse reinsäuseln, oder? Damit Leute dir was schicken können. Tatsächlich haben wir ja gerade ein paar Mails bekommen und Anmerkungen, dass Leute uns gerne unterstützen möchten und ob wir nicht eine Patreon-Kampagne und so starten. Sind wir jetzt noch nicht so für. Mal gucken, was die Zukunft bringt, aber wir freuen uns natürlich, wenn jemand uns unterstützen möchte, aber wir machen das erstmal noch als Spaß an der Freude und wollen euch noch nicht an eurer erstmal, wollen noch nicht an eurer Portemonnaie. Nee, vielen Dank, aber jetzt erstmal denken wir da noch nicht dran. Mal gucken, was die Zukunft bringt, oder? Ja, denke ich auch, aber zurück nochmal zu Smash Brothers, also mir macht es immer noch super Spaß, wenn es das Schöne am 3DS ja, den kannst du überall mit hinnehmen, der kannst du zwischendurch, machst Klapse auf, ne, haust jemanden auf die Fresse, klappst du wieder zu. Und gerade so ein Spiel wie Smash Brothers, da musst du nicht viel verfolgen, so, du weißt genau, was Sache ist, du wählst deinen Charakter aus, gehst rauf, gehst rein und dann hat sie es auch schon wieder. Und allein das ist schon das Geld wert, wenn du es quasi einmal am Tag machst oder wenn du einmal aufs Scheißhaus gehst, dann hast du deinen 3DS dabei und machst das. Und das ist wirklich super gut gemacht und macht mir auch einen Riesenspaß. Besonders das Tolle ist ja, und da bin ich immer sehr erstaunt drüber, wie Nintendo es schafft. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht der Einzige, aber ich finde, die Balance ist immer super in dem Titel. So, du hast da 48 Charaktere, die sich gegenseitig aufs Fressbrett hauen, alle mega unterschiedlich sind. Aber das tut der Balance keinen Abbruch, oder? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie mal, einen Charakter hatte, der zu stark ist oder zu schwach war. Nee, ich glaube, da legen die auch echt viel Wert drauf. Also da macht Nintendo, glaube ich, auch viel Arbeit mit. Gerade weil die Fans halten ja auch den Nintendo GameCube-Titel Melee für den besten, weil der wohl am ausgeglichensten ist und auch das der beste Titel der Reihe ist, kann ich so als Noob, sage ich mal, nicht nachvollziehen, warum das jetzt gerade der beste sein soll. Aber man sieht ja auch daran, dass jetzt auch der GameCube-Adapter jetzt dann rauskommt mit dem Spiel, dass du wirklich GameCube-Controller für Smash Bros. Für die Wii U benutzen kannst, sieht man ja, dass Nintendo das auch weiß und auch weiß, wie wichtig den Fans diese Balance ist und dass es jetzt keine Imbar-Charaktere gibt und so weiter. Also das finde ich, merkt man und ist wieder ein hochqualitatives Spiel. Das flutscht. Also ich habe eigentlich keine wirklichen Kritikpunkte. Es ist einfach Smash Bros., wie es auf einem Handheld sein sollte. Also ein einziger Kritikpunkt habe ich tatsächlich und zwar Wobei eher zwei, aber der zweite richtet sich an Nintendo 3DS selber. Ich meine, du bist auch ein sehr großer Mensch. Hast du nicht irgendwann mal so, ich habe das immer, wenn ich länger am 3DS spiele, egal ob am XL oder am, oder besonders am Kleinen und am XL leider auch manchmal, dass einfach die Hände anfangen zu krampfen. Ja, das stimmt. Das und gerade bei so einem Spiel, wo du wie bescheuert drücken musst, kann das echt unangenehm werden mit der Zeit. Ja, also wenn du jetzt den ganzen Abend spielst, denke ich schon, dass es der Fall sein kann. Aber ich finde, es eignet sich vor allen Dingen für eine kleine Runde zwischendurch immer sehr gut. Und ich hoffe mal, dass das neue Modell, aber ich glaube, das wird sich nicht großartig ändern, ne? Das neue Es ist ja trotzdem noch gleich aufgebaut. Also wir werden sehen, ich glaube es auch nicht. Und wie gesagt, mein einziger wirklicher Kritikpunkt ist einfach, wenn zu viel los auf dem Bildschirm, auf dem 3DS, erkennst du dann einfach nichts. Das ist leider der Fall. Also das gehört aber auch so ein bisschen dazu. Ja, gut, das stimmt natürlich. Aber geht es nicht im Sinne von, oh, jetzt weiß ich nicht, wo ich bin, sondern wirklich, du erkennst einfach nichts. Mhm. Du weißt nicht, was gerade vor sich, aber weil es dann ein bisschen pixelig wird und weil es einfach zu klein ist. Und dann manchmal, ich sitze und mache, okay, jetzt mache ich einfach mal kurz nichts und warte einfach, bis es weitergeht, bis ich mich wieder sehe, bis irgendwas passiert ist. Ja, doch, das. Ja, aber das sind Sachen, glaube ich, da kann man drüber hinwegsehen und die stören jetzt nicht so dermaßen, dass du jetzt sagst, nein, das gar Spiel nicht. Gefällt mir nicht. Deswegen sage ich ja, einziger Kritikpunkt, nicht der Hauptkritikpunkt, der das genau. Spiel, der einzige Kritikpunkt, ja. Sehr gut. Dann kommen wir wieder zu einem Xbox One Exklusivtitel. Sunset Overdrive hast du eben schon angekündigt von Insomniac, die waren ja früher bei Sony, sind jetzt bei Microsoft. Resistance, falls es einer nicht weiß. Genau, Resistance, da ist der dritte Teil, war, glaube ich, ganz schön gefloppt und der war eigentlich ziemlich gut. Oh, das war auch, muss ich zu meiner Schande gestehen, der einzige, den ich durchgespielt habe von denen. Weil mir der gut gefallen hat. Ja, weiß ich nicht, habe ich auch nie durchgespielt. Wie gesagt, den dritten habe ich jetzt einziges von den Resistance-Teilen durchgespielt. Ja. Naja, jedenfalls ist Sunset Overdrive so ein knallbuntes Open-World-Spiel von Insomniac und wirklich knallbunt. Also du merkst, wenn du das siehst, dass viele Spiele heutzutage immer sehr brauntönig sind oder dieses orange-blau, ja, diesen Filter halt immer drauf hat und dann alles immer so ein bisschen grau. Und Sunset Overdrive ist halt genau das Gegenteil, ist halt total bunt. Eigentlich so wie die meisten Nintendo-Titel. So, die sind natürlich auch bunt, aber alles andere, was jetzt auf den anderen Konsolen, also von Sony oder von Microsoft kommt, ist ja eigentlich immer sehr, sehr düster. Und Sunset Overdrive ist halt total fröhlich, bunt und witzig. Ist tatsächlich witzig. Also da kommen auch viele Gags, wo ich wirklich lachen musste, was bei Spielen bei mir sehr selten ist. Also klar, nicht jeder Gag zündet, aber ich musste schon öfters breit grinsen. Und in diesem Open-World-Spiel ist halt der Plot quasi, dass eine Firma, genannt Fisco, einen Energy-Drink auf den Markt bringt und die wollen damit schnell Kohle machen und lassen den nicht besonders testen auf gesundheitliche, auf, dass das gut vertragen wird von den Menschen. Und natürlich kommt es so, dass alle, die das Zeug trinken, bei einer großen Release-Party quasi, alle, die das getrunken haben, verwandeln sich dann in Mutanten. So, und die sind auch alle süchtig nach dem Energy Drink. Overcharge nennt sich der. Und der Held, den du spielst, der hat gearbeitet auf dieser Party und schafft es dann zu flüchten. Der hat dann auch irgendwie die Fähigkeit, sich sehr schnell parkourmäßig über Häuser zu bewegen. Das wird gar nicht großartig erklärt, warum man das alles kann, aber es ist halt jedenfalls ein cooler Macker. Du kannst ihm auch alles anziehen, was du möchtest. Kannst auch entscheiden, wie er aussieht, welche Statur er hat. Und und dann ist die ganze Stadt in Quarantäne, unter Quarantäne und verseucht mit diesen ganzen Zombies, darf man nicht sagen, weil im Spiel wurde nämlich auch gesagt, es sind keine Energy-Drink-Zombies, sondern Mutanten. Das ist ja ein Riesenunterschied. Was es natürlich nicht ist, aber die sind sich dessen bewusst, dass es halt immer Zombies oder Mutanten sind in Spielen. Naja, und du kannst dich halt sehr frei bewegen und du grindest auch viel. Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus Tony Hawk und Saints Row. Also Saints Row im Sinne von nimmt sich nicht ernst und hast eine Open-World-Stadt. Und Tony Hawk halt, weil es schon nicht einfach ist, immer die coolsten Moves da zu machen und dich fortzubewegen. Also du musst schon gut grinden und springen und alles nutzen, was dich voranbringt, um dich möglichst cool fortzubewegen. Und damit steigt auch deine, so ein Coolness-Meter. Und damit erreichst du dann auch mehr Punkte. Und das ist halt auch ganz, ja, ganz elementar für das Spiel. Ja, die Gegner sind halt diese ODs, die Mutanten, die werden halt ODs genannt. Es gibt aber allerdings auch später Wachroboter der Fisco-Firma, die das Ganze natürlich vertuschen wollen. Dann gibt es noch menschliche Plünderer. Und du hast auch Waffen, um dich zu wehren. Das sind ganz bescheuerte Waffen, Schusswaffen meistens. Zum Beispiel irgendwelche Teddys, die du abschießt, die dann explodieren, mit TNT gefüllt. Oder halt auch Schallplatten, die den Feinden in den Köpfen stecken bleiben. Und ja, diese ganzen Waffen kannst du noch mit Amps verbessern und kannst entscheiden, welche Eigenschaften sie jetzt noch haben, dass sie jetzt zum Beispiel Feinden noch einen Elektroschock verpassen, zusätzlich zum normalen Schaden. Das Ganze ist total abgefahren. Es gibt viele Sidequests. Es gibt so einen Tower-Defense-Modus mit Fallen, wo du dann halt überlegst, an welche strategischen Punkte legst du die Fallen. Es gibt haufenweise Sammelgegenstände, wie es halt beim guten Open-World-Titel so ist. Die ODs sehen auch, es gibt verschiedene Art von ODs, wie man das so von Left 4 Dead kennt. Dann gibt es so eine Art Boomer, die dann auf dich zurennen und explodieren. Und dann gibt es natürlich ein Riesenvieh, was besonders stark ist. Und du darfst halt wirklich nicht am Boden stehen. Also du darfst eigentlich wirklich nicht stehen bleiben. Du musst die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Und das erfordert gerade anfangs viel Übung. Sonst sieht man schnell den Game-Over-Bildschirm. Ja, ist ein herrlich fröhliches Spiel. Macht unglaublich viel Spaß. Ich würde sagen, ist ein typisches Open-World-Spiel, wo du halt sagst, okay, mache ich noch mal eben hier eine Mission und da eine Mission. Ist jetzt nichts, wo du sagst, boah, das ist jetzt der Übertitel. Das ist das. Diese Mission hier hat mich so umgehauen. Das ist halt jetzt wirklich kein GTA 5 oder so. Aber es ist halt wirklich ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gutes, unterhaltsames Open-World-Spiel, was mal wieder richtig bunt ist und viel Laune macht. Ja, es hört sich auf jeden Fall sehr cool an aus deiner Erzählung. Ich habe es leider nicht gespielt. Das liegt aber auch daran, dass ich keine Xbox One habe. Aber Microsoft hat mir leider auch kein Testmuster geschickt. Also Microsoft, falls ihr das hören solltet, ich brauche eine Xbox One und das Testmuster. Hätte ich natürlich nichts gegen. Nein, Quatsch. Also hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Ich werde es mir auf jeden Fall mal reinziehen, wenn ich dann hoffentlich irgendwann mal bei dir bin oder so. Oder einfach bei anderen. Jederzeit. Ach so, nee, ich habe ja keine anderen Freunde. Nee, ja gut, wenn ich halt vielleicht mal bei dir bin, dann werde ich es auf jeden Fall auch mal geben. Also Ende des Tages sozusagen, wenn Xbox One hat, braucht Sunset Overdrive. Oder wenn Xbox One hat, kann sich Sunset Overdrive mal holen. Muss aber nicht. Ich sag mal so, wer eine Xbox One hat und auf Open-World-Spiele spielt und auch auf bescheuerte Sachen, ist es ein Muss. So, wer sagt, ja, Open World ist für mich nicht immer so das Gelbe vom Ei, ich mag es lieber so schlauchige Spiele und ich mag es auch, wenn Spiele ernst und düster sind, dann ist es eher nichts. Aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Okay, würde dem so zustimmen, wenn ich könnte. Ja, jetzt haben wir zum Ausgleich haben wir jetzt auch ein Spiel, was nur du gespielt hast. Ich habe nämlich das neue Skylanders Trap Team, heißt es, glaube ich, nicht gespielt. Genau, oh, die Skylanders und ihr Trap Team, ja. Skylanders, muss ich sagen, zu meiner Schande gestehen, dass ich ja schon immer ein großer Fan von war, von dieser Serie. Das ist auch keine Schande. Das fing, ja, weiß ich nicht, es orientiert sich ja mehr an die jüngeren Spieler unter uns, nicht an die Spieler, die mit 26 in der Midlife-Crisis stecken, oder? Aber ich glaube, gerade die sind das, die am meisten auf Skylanders abfahren, die das auch zu einer der wertvollsten Marken in der Spielebranche überhaupt gemacht haben. Gut, wahrscheinlich so. Ich muss aber an dieser Stelle auch sagen, dass großer Vorteil, den ich habe einen Neffen, der wird jetzt 5 Jahre alt. Und er ist auch ein riesengroßer Skylander-Fan und es ist einfach super cool, da ich öfters auf ihn aufpasse, wenn er vorbeikommt. Und wir haben einfach zusammen dieses Thema. Weißt du, das können wir zusammen zocken, da reden wir zusammen. Er freut sich immer total, wenn ich einen neuen Skylander gekauft habe. Dann will er wissen, wie der heißt, was der kann. Weißt du, was ich meine? So, ich meine, die Zuhörer unter euch, die eventuell schon selber Kinder haben oder eben nur Kinder haben, auf die sie aufpassen, seien es Bekannte, Verwandte oder ähnliches. Ja, die werden das bestimmt nachvollziehen können, dass es einfach richtig cool ist, um mit Kindern was zusammen zu spielen, irgendwie was zusammen zu haben, weil Kinder nochmal so eine Materie ganz anders angehen, was richtig toll ist irgendwie, weil sie sich richtig über was freuen, richtig in der Welt drin sind. Und deswegen ist gerade Skylanders für mich einfach etwas, was ich auch sehr gerne spiele. Und jetzt eben das neue Trap Team ist rausgekommen und zwar, ich glaube, vor 2 Wochen genau, wenn ich mich jetzt nicht irre, also am 7. Oktober war es raus. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf. Wieder für alle Plattformen, ne? Genau, wie immer für alle Plattformen, also auch zum Beispiel fürs iPad, das die Packung habe ich die Tage im Toys R Us gesehen, die finde ich recht cool. Da ist dann nämlich so ein Controller direkt mit drin für das iPad, weil ne, so über das Tablet spielen wäre bestimmt nicht so cool. Und, das muss ich sagen, mal ganz kurz am Rande, da ist eine Wireless-Plattform drin. Wieso ist da nicht auch für die anderen eine Wireless-Plattform drin? So, es ist doch mittlerweile gang und gäbe, Wireless-Controller zu haben. Und wie gesagt, bei der iPad-Variante und ich glaube auch bei der Nintendo 3DS-Variante sind die Plattformen wireless, die neuen. Wieso haben sie nicht auch für die Konsolen wireless gemacht? Das ist eine gute Frage. Oder? Wobei du dann auch wieder Batterien reinmachen musst, was ich dann auch wieder nicht so cool finde. Ja, mich persönlich stört das nicht. Also kurz zum Verbildlichen, wenn ich das Kabel da lang ziehe von meiner PlayStation zum Tisch aus, dann ist es so krass gespannt und einmal hat es mein Neffe auch echt geschafft, alles runterzureißen. Weil er lang gerannt ist. Naja, punktum, das Trap-Team soll es jetzt alles ein bisschen anders machen. Und zwar mit den Fallen. So, wer Skylanders nicht kennt, ganz kurz, bis jetzt gibt es das ist jetzt das vierte Skylanders-Spiel. Das erste einfach nur Skylanders, dann Skylanders. Spyros noch was hieß es, ne? Achso, doch, Skylanders Spyros Adventure oder so, stimmt, kann sein. Ja, genau. Das zweite war Skylanders Giants, das dritte war Skylanders Swap Force, wo man dann halt die Skylander untereinander, wechseln konnte. Der eine und wechseln hatte konnte, genau, hatte den Unterleib. Genau. Genau, und jetzt im neuesten Thema muss man sich auch wieder was einfallen lassen, damit das nicht in irgendeinem Trott gerät. Und zwar gibt es diesmal die Fallen, deswegen Trap Team, also Fallen Team. Und zwar kann man jetzt Skylander im Spiel fangen, gesetzt man hat diese Fallen. Und die kann man nämlich jetzt auch in diese Plattform vorne reinstecken. Das, also einfach, diese Fallen kann man sich einfach vorstellen wie so ein kleines, was ist das? Das ist ein Viereck. Die haben dann, das ist so Totem-mäßig, die steckt man dann vorne rein. Da gibt es eine Lebensfalle, Wasserfalle, bla bla bla bla. Also je nachdem, welchen Skylander, von welchem Element man fängt. Also wenn man Wasser-Skylander gerade besiegt, kann man den eben einfangen, sofern man so eine Wasserfalle hat. Natürlich wieder sehr, sehr clever gemacht, denn diese Wasserfalle muss man dann natürlich kaufen. Sind billiger als normale Skylander. Also normaler Skylander kostet UVP, glaube ich, 9,99, während so eine Falle 5,99 kostet. Sind also 4 Euro weniger und dafür kann man eben, wenn man eine Wasserfalle hat, kann man alle Wasser-Skylander fangen, die man im Spiel findet. Das heißt, das war nämlich erst die Sorge, die ich hatte. Ich dachte erst so, clever, jetzt baue ich für jeden Skylander eine Wasserfalle. Nein, also man kann so viele Wasser-Skylander in seiner Wasserfalle fangen, wie man finden kann. Und davon gibt es wirklich einige im Spiel. Ich glaube, ich bin mittlerweile bei 30 neuen Skylandern, eben nur durch diese Fallen. Das ist wirklich sehr cool gemacht und spart dann auch zumindest ein bisschen was, wenn man nicht die ganze Zeit diese Skylander-Figur kaufen möchte. Einziges Manko ist aber, du brauchst ein Skylander und diese Skylander, die du fängst, sind immer, glaube ich, nur, das ist, glaube ich, ein 3-Minuten-Limit. Und dann müssen die sich für eine Minute oder so aufladen und derzeit musst du ja den normalen Skylander nehmen. Okay, das heißt, mit diesen Pfeilen kannst du dann Skylanders dann auch spielen, obwohl du die Figur faktisch gar nicht hast zu Hause. Ja, genau. Ah, okay. Du musst sie halt in dieser Falle dann einfangen. Die sind dann halt quasi auch nur im Spiel. Genau, die sind auch nur im Spiel. Du hast sie dann in dieser Falle drin, soweit ich weiß. Und das muss mir mal einer erklären irgendwann, wie das funktioniert. Soweit ich nämlich weiß, kannst du aber hingehen und diese Falle auch woanders mit hinnehmen, zu einem Kollegen oder so. Und dort sind die Skylander dann immer noch drin. Aber wie funktioniert das? Ja, da ist ein Chip drin. Der speichert die da einfach da drauf. Echt? Ich habe da extra, weil so von außen sieht es aber nur aus wie hohles Plastik. Ja, das ist ja auch in den Figuren. Im Fuß ist das ja auch immer. Da ist ja immer ein Chip drin. Das waren ja angeblich auch mal alte Guitar Hero Chips, die sie noch übrig hatten, weil die Marke halt tot war. Und dann haben sie das halt entwickelt. Soweit ich weiß. Ich bin jetzt am Überlegen, so wie funktioniert das, weil ich auch total überrascht war. Ich hatte noch einen alten Skylander hier rumstehen und der war immer noch Level 16 oder sowas, hatte seinen Hut auf, seine ganzen Fähigkeiten. Und ich war total überrascht, denn ich habe es vorher auf der Xbox gespielt, jetzt spiele ich es auf der PlayStation. Und dann so, die haben doch meinen Speicherstand gar nicht. Und genau das, was du gerade sagst, habe ich nämlich wie bescheuert geguckt in diesen doofen Figuren. Ja, das ist halt auch der Kniff, denke ich, auch der Reiz an der ganzen Sache. Das finde ich halt das Coolste, dass du halt, also ich glaube, als 12-jähriger Knirps wäre ich das so abgefahren, ey. Du kannst deinen eigenen Skylanders mit aller Ausrüstung und mit allen Levels und Fähigkeiten, die du freigeschaltet hast, für den zum Kumpel mitnehmen und mit dem angeben oder ihm unterstützen. Ja, genau. Das, super cool. Finde ich wirklich super gut gemacht. Jetzt mal zum Spiel selber ein bisschen. Also ich habe Giants, nur so zum Vergleich, kaum gespielt. Dafür habe ich sehr viel Swap Force und das allererste gespielt. Und ich würde auch behaupten, jetzt im Vergleich zum dritten und ersten ist das Trap-Team am besten gemacht. Also es kommt mir am umfangreichsten von den Leveln vor, es kommt mir am abwechslungsreichsten vor. Also man hat sehr viele verschiedene Szenerien. Klar, am Ende des Tages ist es ein Spiel, was sich hauptsächlich an Kindern orientiert. Heißt also im Wesentlichen, dass es sehr einfach ist, auch wenn man es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad macht. Spaß macht es mir zumindest trotzdem ungemein. Es ist ein cooler Plattformer, bei dem man auch ab und an mal seine Nuss anstrengen muss, auch wenn es jetzt nicht wirklich irgendwas mega Schweres ist, denn wie, das sollen ja auch Kinder können. Aber eben, es gibt wirklich sehr viel zu tun, sehr viel zu erledigen, gibt Minispiele, dann kann man seine Skylander einzeln trainieren. Es gibt verschiedene Fähigkeiten, die man freischalten kann. Und wer wirklich mehr als 5 Skylander hat, kann damit so viel verschiedenen Kram anstellen, Geheimnisse entdecken. Dann gibt es diese kleinen, was sind das? Das sind so Schriftrollen, die kann man zusammensammeln und darüber dann neue Fähigkeiten freischalten. Und so weiter und so fort. Also am Ende des Tages auch muss man nicht mal viel Geld reinstecken, kriegt aber trotzdem sehr viel Gegenwert raus, würde ich behaupten. Selbst wenn man nur das Grundspiel kauft. Sehr schön. Die gleiche Faszination, muss ich sagen, trifft ja eigentlich auch auf Disney Infinity zu. Das ist ja, die Skylanders haben wir ja damals vorgelegt mit dem Konzept, was ja wirklich genial ist. Und Disney kam dann mit Disney Infinity, als nächstes kommt dann Nintendo mit den Amiibos, also wo die Eltern das ganze Geld hernehmen soll, weiß ich auch nicht, aber Disney Infinity hat jetzt quasi schon die zweite Auflage, nennt sich dann Disney Infinity 2.0 Marvel Super Heroes und Disney besitzt ja die Rechte an Marvel und auch an Star Wars, da warte ich jetzt nur drauf, dass das nächste Disney Infinity Star Wars sein wird, da wette ich mit dir. Ach, aber bestimmt. Jetzt ist es quasi Marvel. Und das ist natürlich eine starke Marke, die natürlich auch nicht nur auf Kinder abzielt, sondern auch auf uns Comic-Nerds. Und gerade jetzt, wo Guardians of the Galaxy so der Kassenschlager einer Kinokasse überhaupt ist, ist natürlich jetzt genau der richtige Augenblick gewesen, das rauszubringen. Und ich muss sagen, das ist auch ein sehr cooles Konzept. Auch die Figuren sehen sehr cool aus. Mir gefallen das Design gefällt mir halt total gut. Das fühlt sich auch sehr gut in den Stil der anderen Disney-Figuren ein. Also das ist ja aus dem kompletten Disney-Universum. Du hast halt Mickey Mouse, Donald, dann gibt's dann auch hier die von Ralf Reichts. Alles Mögliche gibt's da. Und es ist schon schwierig, diese verschiedenen die verschiedenen Themen und die verschiedenen Filme dann auf ein Konzept, Designkonzept zu bringen, weil da auch Realfilme dabei sind, wie Fluch der Karibik. Und das funktioniert halt sehr, sehr, sehr, sehr, das haben sie gut hingekriegt. Und auch das Spiel dahinter macht wirklich viel Spaß. Es ist natürlich auch wieder sehr einfach, ist wieder auch an Kinder angelegt, ausgelegt für Kinder und ist aber trotzdem gerade für Marvel-Fans eigentlich genau das Richtige. Es ist halt nette Unterhaltung, ist jetzt nicht, was einen zu sehr fordert, aber auch es unterfordert aber auch nicht und es macht wirklich Spaß, die Figuren einzusetzen, dann im Spiel dann lebendig werden zu sehen und Guardians of the Galaxy, da hast du halt ein eigenes Playset und erlebst dann halt die Abenteuer von den 5 skurrilen Figuren dann nochmal weiter als im Film und das ist eine coole Sache und wir haben auch von Disney auch ein paar Figuren bekommen zum Verlosen, also ein Gewinnspiel haben wir jetzt auch. Wir haben nämlich 4 Figuren bekommen, die würden wir gerne verlosen und wer so ein Paket bekommen möchte, muss jetzt einfach erraten, welche Figur ich jetzt gerade hier in der Hand habe. Zur Auswahl stehen Hulk, Groot, Hawkeye und Iron Fist. Diese 4 Figuren gibst und welche habe ich denn gerade in der Hand gehabt? Groot, darf ich mitmachen? Nee, du bist leider ausgeschlossen vom Gewinnspiel. Aber alle anderen können eine E-Mail schreiben an post.gamerscore@gmail.com und schreibt einfach rein, hallo, ich glaube, das war die Figur, stinkt. Tim stinkt, das ist ja sowieso obligatorisch, muss immer drin stehen. Und welche Figur ich gerade in der Hand gehabt habe, wenn ihr recht hattet und wenn ihr ein bisschen Glück habt, dann kriegt ihr diese schönen Figuren. Bin ich aber doch ein bisschen neidisch, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe mir jetzt auch ein paar Figuren schon zugelegt, das ist nämlich schon cool. Die kann man auch. Gewinnspiel abgezwackt oder? Oh, wir nehmen doch auf, ne? Ups. Das müssen wir rausschneiden. Quatsch. Nein, natürlich nicht, aber die machen sich auch gut auf dem Schreibtisch. Also, du musst das gar nicht im Spiel verwenden. Die sehen auch so einfach cool aus. Also, es steht jetzt nicht großartig drauf, dass du das fürs Spiel benutzt. Kannst du auch ins Büro stellen und es würde keiner merken, dass es jetzt eigentlich für ein Computerspiel ist oder für ein Videospiel. Sehr schicke Figürchen. Also, da kann man auch viel Geld reinstecken. Was sagst du denn da? Du bist auch ein richtiger Comic-Fan, also noch mehr als ich und bist zwar, glaube ich, eher so der DC-Fan, aber auch Marvel. Ja, natürlich, also DC-Fan allen voran wegen Batman, das lese ich schon seit ich denken kann, also seit 3 Jahren. Aber Marvel auch, gerade Spider-Man finde ich super. Dementsprechend mit Spider-Man dann auch in der Spidey-Welt, also hier mit Spidey-Welt in Manhattan rumzuschwingen, finde ich sehr cool gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, was mich bisher stört, ich muss dazu sagen, ich habe es noch nicht lange gespielt, also nehmt mich jetzt nicht direkt beim Wort, aber ich finde es ein ganz kleines bisschen zu einfach irgendwie. Also ja, du kannst aber auch den Schwierigkeitsgrad kannst du auch wirklich erhöhen und dann ist es wirklich nicht mehr so einfach. Okay. Klar, natürlich, jetzt sammel diese und die Sachen, um da und da reinzukommen. Das ist jetzt nicht schwer oder ein Rätselanteil ist da auch nicht irgendwie, dass da jetzt die schweren Kopfnüsse auf dich warten. Aber gerade in den Kämpfen, wenn du da den schweren Schwierigkeitsgrad machst, ist es gar nicht so, so easy. Mhm. Gut, wie gesagt, dann habe ich es eventuell nur so, war das so mein erster Eindruck von uns. Wie gesagt, viele habe ich noch nicht gespielt. Spaß macht es definitiv, aber so allgemein auch von den Rätseln her und so, da finde ich, zumindest für mich persönlich, sind da die Skylander doch noch ein bisschen fordernder, auch wenn es halt, wie gesagt, hauptsächlich sich an Kindern orientiert. Ja, das stimmt schon. Die sind jetzt auch schon ein bisschen, die Entwickler sind auch ein bisschen erfahrener. Die ersten Skylanders, also die werden jetzt schon von Mal zu Mal besser. Das bist du ja nicht der Einzige, der das sagt. Und aber ich denke, die sind auf dem richtigen Weg. Ja, definitiv. Also wenn es wirklich das nächste Star Wars Infinity ist, das wäre natürlich der Hammer. Ja klar, gerade wenn dann bald ein neuer Film rauskommt, dann denke ich, ist das genau die richtige Wahl, das als nächstes Thema zu nehmen. Genug Marken haben sie auf jeden Fall. Disney ist ja ein Riesen-Imperium. Oh ja. Gut, dann haben wir das. Dann können wir ja eigentlich zum Gastbeitrag kommen. Und ab geht's. Megastar. So, und jetzt haben wir live aus München den Ilias zugeschaltet. Hallo Ilias. Hallo, guten Tag. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Dich sollte man kennen, aber vielleicht gibt es Leute, die kenne ich noch nicht. Deswegen stell dich doch einmal vor. Mein Name ist Ilias Alaoui, ich bin Volontär für Gameswelt.de und TV. Bin auch Moderator für kleine Sendungen wie Free-to-Play-For-You, bin auch ab und zu bei Leadtime zu sehen, schreibe Vorschauen, Tests und Specials rund um das Thema Videospiele. Genau, also ein wichtiger Bestandteil von Gameswelt und damit automatisch qualifiziert für Gamerscore. Und du musst dich heute Omas Ratespiel stellen. Yay. Jetzt kommt der Teaser. Omas Ratespiel. Omas Ratespiel ist jedes Mal ein bisschen anders und heute habe ich mir was besonders Nettes für euch ausgedacht. Julian tritt an gegen Ilias und los geht's mit der ersten, in Anführungsstrichen, Frage. Bist du so freundlich? Aus welchem Spiel stammt dieses soeben gehörte Zitat? Bist du so freundlich? Habe ich das richtig verstanden? Genau, die Schwierigkeit dabei ist natürlich, habe ich vergessen zu erwähnen, dass meine Oma Plattdeutsch sprechen kann. Und dass irgendwie das Zitat auf 30 verschiedene Spiele trifft, weil das irgendwie dieser Satz schon mal irgendwelchem Spiel gefallen ist. Ja, es ist aber ein besonderes Zitat. Kann auch sein, dass es auf Englisch eher bekannt ist. Bist du so freundlich? Bist du so freundlich? Es ist eine entscheidende Szene. Ja, das ist zu allgemein. Jetzt musst du uns ein paar Tipps geben, tatsächlich. Ich habe euch ja schon... Sag mal das Englische. Das ist eine... Would you kindly. Ah, jetzt ist da... So, da habe ich tatsächlich jetzt was im Hinterkopf, aber... Halo, nein. Diablo, nein. Scheiße, da habe ich aber auch irgendwie... Ilias, klingelt bei dir irgendwas? Ey, Alter, ich habe keine Ahnung. Wow. Wow, ist das nicht, sagt das nicht die Elizabeth zum Booker in Bioshock? Nein. Ja. Hat dann jeder so viele Versuche, wie er mag? Nee, jetzt habe ich langsam auch keine Lust mehr. Ich habe gerade irgendwie Bioshock im Kopf, deswegen, aber egal. Ich habe irgendwie Deadly Premonition im Kopf. Ich weiß nicht. Okay, nee, ich habe irgendwie gerade Bioshock Infinite im Kopf, halt, wo das irgendwie so die Elizabeth zum Booker halt da, als sie Hilfe braucht beim Ausbrechen, would you kindly, aber keine Ahnung. Ist leider falsch. Bioshock war aber schon ziemlich gut, aber leider warst du trotzdem auf dem Holzweg. War das System Shock? Nein, das ist die finale Schlüsselszene in Bioshock. Ja, ich hätte gerade Bioshock gesagt. Ja, aber nicht in, du hast präzise gesagt Bioshock Infinite und du hast auch Elizabeth gesagt. Und es ist aber Bioshock ist gefallen, so ich meine, das ist wenigstens ein halber Punkt. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, du hast noch jetzt eine Chance. Aber nein, das ist gar kein Punkt. Das war nämlich nein, das ist gar kein Punkt. Du hast Infinite gesagt. Das war ich meinte aber Bioshock. Ich habe die Tipps durcheinander gebracht. Gelogen. Du Lügner. Ich lüge nie. Das war ja nur das erste Ding. Jetzt kommt das zweite. So, ihr habt noch eine Chance zu gewinnen, beide. Okay. Das fängt ja super an. Die Dämon ist tot. Ich hab ihn tot gemacht. Das ist sehr schwer. Oh, wow. Ich hab's ja nicht mal verstanden durch das Plattdeutsch. Du darfst es hier nochmal anhören. Die Dämon ist tot. Ich hab ihn tot gemacht. What? Ja. Kannst du vergessen. Ich versteh's gar nicht. Das ist ja großartig. Wow. Ich verstehe es gar nicht, was sie sagt. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe Dämon verstanden. Dämon verstehe ich auch das so. Das ist schon mal richtig. Moment, ich muss es mir nochmal anhören. Die Dämon ist tot. Ich habe ihn tot gemacht. What? Krieg's aber. Oh mein Gott, das ist ja super. Die Dämonen sind tot, ist was? Nee. Ich krieg's leider nicht. Ja, gib uns mal einen Tipp, Tim, weil so ist es irgendwie. Der Ausruf kommt von einem Feind in dem Spiel und er bezeichnet die Spielfigur. Okay. Wow. Und wir würden zu dieser Spielfigur nie Dämon sagen. Okay. Und aktuell ist ein wichtiger Titel aus der Reihe erschienen. Okay, lass mich kurz überlegen. Wie lange ist das her? Dass der letzte Titel erschienen ist? Ich glaube, es erscheint streng genommen erst nächste Woche Dienstag. Jetzt waren das aber genug Tipps. World of Warcraft. Nein? Darf ich kurz die Amazon-Release-Liste ansurfen? Nein. Okay. Mir fällt halt auch gerade nur World of Warcraft ein. Was zugegebenermaßen, das ist ein sehr schwieriges Zitat. Okay. Es stammt natürlich aus der Halo-Reihe. Die kleinen Grunts bezeichnen ja den Master Chief als der Dämon. Also die Allianz, für die Allianz ist das der Dämon. Okay, und okay, der genaue Wortlaut ist irgendwie, der Dämon ist tot, ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet, sagt sie am Ende. Wow, das ist sehr wirklich sehr gut. Nee, ich hab's auch so nicht verstanden. Tot lieben Gruß, ja. Lieben Gruß an deine Oma. Die Dämon ist tot, ich hab ihn tot gemacht. Ja, sie wird sich freuen. Das ist ja fantastisch. Da sehr kommt gut. Noch mehr, also freu dich schon mal. Yay. Nummer 3. Mog eine Fassrolle. Ich weiß es, ich glaube, der Ilias weiß es auch. Moment. Ihr müsst es schnell sagen, wenn ihr es wisst. Ja? Lilith Wars. Okay, der Punkt geht an Julian. Starwing? Mach eine Fassrolle, das ist doch legendär, das ist doch das. Du kannst sogar, wenn du bei Google eingibst, do a barrel roll, ich kann das nicht aussprechen, dann dreht sich Google einmal. Das ist so ein Easter Egg. So bekannt ist das, Elias. Do a barrel roll! Julian hat recht, das war natürlich Star Fox 64, bei uns bekannt als Lilith Wars. Ich fühle mich gerade wie ein Nerd Attack. Ich fühle mich gerade richtig schäbig, weil ich wieder mal nichts weiß. Es tut mir leid. Danke, aber unsere Prinzessin ist in ein anderes Schloss. Super Mario! Super Mario Bros. Genau. Hier. Sehr gut. Krieg blifft immer Glück. Call of Duty. Alter Schwede. Ich habe kein Wort verstanden. Krieg bleibt immer gleich, oder? Oh, dann Fallout. Ja. StarCraft 2. Fallout war richtig, welcher Teil? 3. Richtig. 2 zu 1 für Julian. Fallout 3, denn Krieg bleibt immer gleich. Ach stimmt, und in Call of Duty sagen sie, Krieg ändert sich nie, irgendwie sowas. Ne? Das ist, weil die sind so gleich, die Zitate, finde ich. Vielleicht. Ja, bei Call of Duty sagen sie, glaube ich, War has never changed oder so. Ja, genau, Krieg ändert sich. Ja, genau. Na gut, okay. Nummer 6. Ein wiederer Besucher. Blieb doch noch eine Weile. Blieb doch immer hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist zu viel für mich. Wenn ich das jetzt falsch sage, wirst du mich wahrscheinlich hassen, Tim. Aber ich glaube, ist es Dark Souls 2? Nee, ich glaube nicht. Nee? Ja. Ich bin gerade bei den alten Damen ganz am Anfang, die auch irgendwas mit sagen, von wegen noch ein Besucher, irgendwie sowas. Es ist ein sehr, sehr altes Spiel. Älter als wir. Es tut mir echt leid, ich habe wieder mal keine Ahnung. Nee, aber ich bin auch raus. Sag's uns. Another visitor. Stay a while. Aus Impossible Mission ist das nämlich für den C64. Oh Gott. Ach so, okay. Hätte man wissen müssen. Tatsächlich habe ich nie einen C64 besessen. Lass uns weitermachen, egal. Nummer 7, go. Die Kirche hat sich verändert. Die Kirche hat sich verändert? Die Kirche hat sich verändert. Da fällt mir spontan immer Diablo ein. Huh. Ihr habt das Wort offensichtlich falsch verstanden. Ihr dürft es euch nochmal anhören. Die Kirche hat sich verändert? Die Kirche hat sich verändert. Ja. Wow. Das ist so witzig, weil ihr es eben erwähnt habt. Oh Gott, Call of Duty. Jetzt fragt nicht, welcher Teil. Das ist auch nicht richtig. Oh, verdammt. Ich habe immer noch dieses eine Wort nicht verstanden. Kirche oder Küche hätte ich jetzt gesagt. Ich hätte jetzt auch Küche gesagt. Oder? Und wie bist du eben auf Call of Duty gekommen? Wahrscheinlich ist es Krieg dann, ne? Oh mein Gott, das 1:1 dasselbe Zitat. Dann War kann das... has changed. Ja, jetzt muss einer von uns als erstes Fallout sagen, oder was? Das ist nicht aus Fallout. War denn jetzt Call of Duty also falsch? Deswegen bin ich jetzt auch gerade verwirrt ein bisschen. Call of Duty war falsch. Und bei Fallout war es, Krieg bleibt immer gleich. Und die Aussage, War has changed, ist komplett die gegenteilige und aus einem ganz anderen Spiel. Das stimmt. Haben wir denn die richtige Antwort im Laufe dieser Aufnahme? Nein, das habt ihr nicht. Aber ihr habt das Zitat erwähnt. Es ist doch nur falsch zugeordnet. Dumm Kriegsspiel sein. Oh, Mann, War has changed. Das kommt mir aber auch bekannt vor. Warte mal. Ihr habt es beide gespielt, würde ich fast drum wetten. Okay. Ja, ich habe tatsächlich, ja, gehört zu einem der wichtigsten Titel der letzten Konsolengeneration. Boah, Alter. Verdammt. Druck auf. Kannst du noch einen Tipp, oder? Auf der Sony-Pressekonferenz haben wir den Schöpfer gesehen. Snake. Metal Gear Solid, Entschuldigung. Ja, und jetzt Snake. Habt ihr beide die Chance, mir den richtigen Titel zu nennen, aus welchem Spiel es kommt. 3. Metal Gear Solid, 1. Gut, Metal Gear Solid 1 war nicht in der letzten Konsolengeneration. Ach, verdammt, Idiot. Ja. Wow. Was war denn jetzt die richtige Antwort? Die richtige Antwort ist Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots. Okay. Kommt direkt am Anfang. War has changed. Okay. Ich gebe mich damit zufrieden. Ja, da ging es auch irgendwie darum, dass Söldnertruppen jetzt Kriege führen und dass sich alles verändert hat und ja. Nanotechnologie und bla bla bla bla bla. Habe ich auch Kojima tatsächlich halt gespielt. Siehst du? Naja, was soll's. Nummer 8. Die gucken es in die Löwe. Ich muss auch sagen, ich verstehe es teilweise einfach so gar nicht. Jetzt auch wieder, wo ich es. Aber ich hab's in Ansätzen verstanden. Können okay, wir es nochmal anhören? Natürlich. Die gucken es in die Löwe. Was mit Kuchen verstanden? Portal! Richtig! Nämlich? Au, oh, wow. Das ist eine Lüge. Au, oh, wow. Sehr gut. Das ist wirklich in dem Moment, wo du es gesagt hast. Ach, wow. War ich auch direkt so, Moment, Kuchen? Oh mein Gott! Damn it. Sehr gut. Okay, nice. Ah, nicht schlecht. Sehr gute Performance von deiner Oma. Ich richte es aus, unbedingt. Go. Achter die, ein drehköpfiger Oppe. Monkey Island. The Secret of Monkey Island. Ja, sehr ja. gut. Ja, nice. Oh mein Gott, und ich jetzt mag deine Oma. Hört sich schon gut an auf Plattdeutsch, ne? Fantastisch. Für diejenigen, die das nicht verstanden haben, das war natürlich hinter dir ein dreiköpfiger Affe aus Monkey Island, genau. Es ist gefährlich, allein zu gehen. Nimm das so hin. Legend of Zelda NES, Teil 1. Perfekt. Wow, nicht schlecht. Sag es auf Englisch. It's dangerous to go alone, take this. Ah, okay. Nicht schlecht. Möchtest du dir nochmal anhören, Elias? Ja, wenn ich darf. Aha, ja. Es ist gefährlich, allein zu gehen. Nimm das so hin. Wunderschön. Fantastisch. Ich finde, da merkt man auch besonders wieder, wie viel Englisch da eigentlich drin steckt. Ja, ne? Total. To gone. Sehr gut. Okay, 2 haben wir noch. Und Nummer 11 kommt jetzt. 3, 2, 1, go. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Oh mein Gott, ich kenne das Zitat. Ja, ich kenne es aber auch. Ich kenne es, ich kann aber das Spiel leider nicht zuordnen. Ah, Assassin's Creed. Wirklich? Richtig. Wow. Elias, du testest krass. Doch, glaube ich, gerade einen Teil aus der Reihe. Nothing is true, everything is permitted. Ja, das stimmt. Wäre das Englische, der Äquivalent dazu gewesen. Richtig. Wow, okay. Nicht schlecht, Julian. Danke. Okay, der letzte, wir haben nur noch ein Sample und wie viel steht's gerade? 4-3 für Julian. Ach, okay. Das heißt, ja gut, du kannst jetzt noch rausreißen. Und dann musst du nächstes Mal wiederkommen. Zur Rückrunde. Das ist eine Drohung. Alles klar. Und jetzt das spannende Finale Nummer 12. 3, 2, 1, go. Früher war ich ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil in den Knie gekriegt. Skyrim! The Elder Scrolls Skyrim! Yay. Sehr gut. Sehr gut. Und damit endet das mit einem Unentschieden. Ich habe nämlich leider keine Zitate mehr. Somit kann man jetzt nicht mal ein Schlechen machen. Das war super vorbereitet von mir. Aber es macht ja nichts. Ihr habt euch beide Ruhm und Ehre erkämpft. Sehr gut. Wow, es hat echt viel Spaß gemacht. Das freut mich zu hören, ja. Ja, jetzt musst du jetzt mal wiederkommen, damit wir das halt ausbumsen können, wer der Beste ist. Beide sind auf das Gleiche. Ich spiele halt gerade auch nichts Besseres. Ja, nee, wenn ihr mich wieder dabei haben wollt, dann gerne, natürlich. Dann komme ich sehr, sehr gerne wieder bei und werde Julian beide Fisten. Augen aus... Fisten. Kratzen. Fisten. Fisten, Alter. Okay. Toll, Tim. Ja, Entschuldigung. Dafür bist du eigentlich immer zuständig für diese Sachen. Ja, das stimmt, aber ich habe gerade an was anderes gedacht, ausnahmsweise mal. Sehr gut. Elias, mir fällt gerade ein, hast du die Halo Master Chief Collection gespielt oder Call of Duty Advanced Warfare? Ich habe die Halo Master Chief Collection vor einem Monat, glaube ich, auf einem Event gespielt. Ja. Willst du meine Meinung dazu hören oder warum fragst du? Ja, gerne. Schieß los. Hast du gespielt? Ah, okay. Schön. Das ist lustig, weil ich normalerweise überhaupt nichts mit Halo anfangen kann. Und dann war es halt da, weil ich noch Forza Horizon 2 mir noch angucken durfte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe noch ein bisschen Zeit, dann gucke ich mir die Halo Master Chief Collection an. Und wir konnten erstmal einen Singleplayer-Abschnitt spielen mit dem Remastered-Gedöns. Sah cool aus, war aber nicht so mein Ding, deswegen habe ich gleich mal so im Multiplayer reingeschaut. Und ich war halt krass gut. Ich habe jeden vernichtet. Ich war jedes Mal auf Platz 1. Ich habe halt überhaupt nicht im Team gespielt, weil ich generell Halo im Multiplayer halt nie gespielt habe. Es war mir auch egal. Ich habe aber jeden zerstört, jeden vernichtet. Das war eine schöne Geschichte, es war ein schöner Tag. Und gegen wie viele Schimpansen ohne Augen und Hände hast du gespielt? Wow. Alter. Wow. Nicht schlecht, mein Freund. Na, ich meine, normalerweise ist es so, wenn du noch nie Halo gespielt hast und dann gegen andere spielst, die das eventuell gespielt haben, du wirst halt super lang gemacht. Nee, normalerweise, ich habe es mir jetzt bisher immer so erklärt, dass die anderen so schlecht sein müssen, beziehungsweise so schlecht waren, dass ich mit meiner einigermaßen kohärenten Shooter-Erfahrung, also Shooter-Erfahrung auch in Anführungsstrichen, mich relativ gut positionieren konnte. Aber es hat Spaß gemacht. Das zeigt auch nur, dass Leute, die nicht Halo gespielt haben, auch mit Halo 2 im Multiplayer ihren Spaß haben können. Absolut, das ist nicht das einsteigerfeindlichste Spiel. Ja, sie dann aber gegen Pro spielen und sie dann vernichtet werden und sie dann nie wieder ein Halo anfassen wollten. Das ist nämlich auch meine Geschichte generell zu Halo. Ich habe den ersten Teil gespielt, bis zur Bibliothek, dieses berühmte Bibliothek-Level. Oh, ja. Da kam die Flood und das hab ich auch vor kurzem bei einem Dreh erwähnt. Das hat mich dann so genervt, das ist das erste und letzte Mal gewesen, dass ich einen Controller durch den Raum geworfen habe. Das war wegen dieses dumme Bibliotheken-Level in Halo 1. Und seitdem verschmähe ich diese Serie. Aber ich weiß, dass sehr viele Leute es cool finden. Und deswegen sage ich, habt euren Spaß damit. Mein Cup of Tea ist es aber nicht. Das ist doch ein gutes Fazit. Ja. Sehr schön. Sehr politisch korrekt. Ja, absolut. So bin ich. In der nächsten Folge gibt's dann meine Meinung dazu. Aber jetzt haben wir schon mal Elias, das drauf ist. Sehr gut. Ach, du hast es schon gespielt? Ja, ich habe es schon gespielt und es ist sehr, sehr, sehr schön geworden. Ich bin auch nicht der größte Halo-Fan, wo ich sage jetzt, Der Master Chief ist halt der King, der ist halt total austauschbar, ist mir bewusst und hat halt auch nicht wirklich einen Charakter. Und die Story versteht auch kein Mensch. Mein Bruder ist ein großer Fan und meint, ja, wenn du die Romane gelesen hast, bla bla bla. Aber ich will ja nicht die Romane lesen, wenn ich ein Spiel spielen möchte, so ist es, oder die Story verstehen möchte. Ich raff die Story auch nicht. Nee, die rafft keiner. Also das kann mir keiner erzählen. Ja. So. Und aber das Gameplay ist halt super geil. Und die alten Spiele lassen sich auch noch heute immer noch sehr gut spielen. Es sieht zwar teilweise echt Grütze aus, gerade der erste Teil, auch in der, ja, es gab ja eine Anniversary Edition dann für die 360 und du kannst halt im Spiel immer umschalten, dass es dann so aussieht wie auf der ersten Xbox. Das ist dann total Augenkrebs. Und die 360-Version sieht halt heutzutage auch nicht mehr schön aus auf der Xbox One. Aber noch so, dass du, wenn du 10 Minuten gespielt hast, dich das nicht mehr stört. Verstehe. Ich habe halt immer damals so Vergleichvideos gesehen und du hast da schon gemerkt, dass bei der Remastered-Version halt super viele Details dazugekommen sind, was aber gar nicht so viel bedeuten muss, weil die erste, die Ursprungsversion, halt so detailarm war damals, dass es halt nicht sehr viel braucht, um da diverse Details hinzuzufügen. Absolut korrekt. Aber genauso haben sie es ja jetzt mit dem zweiten Teil gemacht. Der kam ja noch nie remastered raus. Da kannst du jetzt auch immer wieder umschalten. Aber da bist du dir wenn du das erste Mal die Xbox One anmachst und das reinlegst, dann bist du dir halt auch nicht sicher bei der 360-Version, ob das jetzt schon die Xbox One-Version ist oder die. Nein, das ist jetzt unfair, das zu sagen. Also das sieht wirklich, wirklich gut aus, aber halt bei weitem nicht so, wie die Spiele der heutigen Generation aussehen. Das muss man sich schon bewusst werden. Aber dafür sieht Halo 4 zum Beispiel immer noch sehr, sehr, sehr gut aus, weil das auf der 360 ja auch so aussah. Das erste Mal, dass Halo wirklich, wirklich richtig gut aussah, finde ich, in Halo 4 nämlich. Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein. Konntest du dir auch die Halo 5 Multiplayer-Beta dann angucken? Ich glaube, die kam ja mit der Collection. Ein Zugang ist dabei, aber das ist noch nicht freigeschaltet. Ah, okay. Genau wie die Halo Nightfall. Es kann aber sein, dass sobald, es ist ja noch nicht Release, es ist jetzt noch das Testmuster quasi, also ich habe einen Download bekommen. Und es kann sein, dass es bis dahin dann freigeschaltet wird. Der Multiplayer wurde auch erst vor kurzem freigeschaltet. Also es kam erstmal nur die Singleplayer-Kampagne. Und aber die allein schon für die Kampagne lohnt sich das oder auch allein schon für den Multiplayer. Also es ist beides für sich ein Alleinstellungsmerkmal. Und es ist ja auch recht günstig. Also du hast 4 super Spiele dann für zwischen 50 und 60 Euro wird es kosten. Ja, passt doch. Das kann man schon machen, also auf jeden Fall. Also ich finde, wenn man eine One hat, muss man das haben. Jetzt haben wir doch schon meine Review dazu abgegeben oder meine Meinung dazu gehört. Ist doch nett. Ja, super. Fantastisch. Jetzt hattest du ein Quiz und noch ein Review. Perfekt. Jetzt brauchen wir gar nichts mehr machen. Fantastisch. Ich bin froh. 3 Wochen Urlaub. Yay. Elias, es war mir ein Vergnügen. Ganz meinerseits. Du hast dich auch sehr gut geschlagen. Ah, dankeschön. Das hört ich gerne. Ja, wir sind nächstes Mal wieder dabei, um wieder gegeneinander anzutreten. Ein Rematch, super. Wow. Dann muss ich mal wieder Kuchen essen bei Oma. Und ja, fantastisch. Voll gestopft bis oben hin wieder das Haus verlassen. Yay. Wegen dem Kuchen. Mich. Ja, und allen anderen Sachen. Okay. Also du kannst da nicht reingehen, ohne dass du nicht mindestens pappsatt bist. Du kannst auch nicht einfach nur mal Hallo sagen, ohne was zu essen. Und wenn du wenn du keine Zeit hast und kurz weg musst, dann kriegst du Schokolade in die Hand gedrückt. Ja, beschwerst du dich jetzt oder was? Ich mag deine Oma. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Aber, nichts anstrengend, so super. Ja, das ist super. Es ist wirklich super. Jetzt halt freu dich. Du solltest dich freuen. Schöner Götterfunken. Ja, es ist irgendwie schon Völlerei. Wenn du das nächste Mal in der Redaktion bist, dann verlange ich auch, dass du Omas Kuchen mitbringst. Ja. Denn in dem Fall ist der Kuchen keine Lüge. Haha, verstehst du? Knick. Wow, nicht schlecht, Elias. Ja. Der war echt, wow. Nee, den muss ich wirklich mal mitbringen. Also, den muss man mal gegessen haben. Definitiv. Der legendäre Frankfurter Kranz mit einem ganz anderen Rezept, sodass er viel besser schmeckt als das Originalrezept. Sehr gut, das hört sich sehr gut an. Ja, die tagt die Nüsse und röstet die noch selbst in der Pfanne und so. Das kann man alles so kaufen, ne? Aber die macht das alles selbst. Ist denn deine Oma Norddeutsche? Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Kochrezepte mit Tim und Elias. Ey, nächste Woche erzählen wir euch, Format, wie ihr echt eine richtige überlegen. Frankfurter Wurst bratet. Bis dahin, einen schönen Abend. Tschüss! Es ist eine Torte, du Spaß. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ja, sind wir jetzt schon wieder am Ende angelangt. mein Hals ist jetzt auch schon ziemlich dick. Ich habe so einen Hals. Zwar nicht, ausnahmsweise nicht wegen dir, sondern Ich dachte. So ein bisschen, ja. Ich krieg jetzt wieder Ärger. Das war so scheiße. Warum mache ich den Podcast eigentlich nicht alleine? Nächste Folge dann komplett ohne dich und ich halte einen anderthalbstündigen Monolog. Dann ist es nicht bestimmt die beste Folge Gamers. Wahrscheinlich. Kriegst du einen Grimme-Preis für. Ja. Mindestens. Ja, also ich muss sagen, mir hat es heute sehr gut gefallen. So wie immer, allen voran, weil wir über sehr tolle Spiele gesprochen haben. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt, nachdem wir darüber geredet haben, wieder voll Bock, Bayonetta 2 weiterzuspielen. Ja, und es kommen jetzt auch noch immer mehr noch gute Spiele. Also ich freue mich, man möge mich jetzt hassen, aber ich freue mich auch auf das neue Call of Duty. Nee, ich aber auch wegen Kevin Spacey. Ja, Kevin Spacey ist Gott. Also wirklich, das ist so super. Ich freue mich wirklich auf Advanced Warfare. Ja. Was kommt noch? Schieß mich tot. Lords of the Fallen. Oh, Lords of the Fallen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, ich darf es sagen, dass ich schon damit angefangen habe. Ich kann nicht. Ich möchte auch. Ich habe leider meine Muster noch nicht bekommen. Naja, hoffentlich nächste Woche. Ich freue mich sehr drauf, definitiv. Besonders, weil wir beide riesengroße Dark Souls-Fans sind. Total. Und das ja genau in diese Kerbe reinschlägt. Mal sehen, ob erfolgreich oder nicht. Ich habe jetzt erwartet, dass jetzt noch so irgendwie so weil du viel mehr weißt als wir, aber gut. Okay, genug der Blödeleien. Wir sind raus, denke ich. Und ihr schreibt uns, wenn ihr was... am Gewinnspiel teilnehmen. Ja, das unbedingt. Und wenn ihr irgendwas zu meckern habt oder was positiv zu bewerten habt, immer her damit. Wir freuen uns. Ihr wisst, wie ihr es machen könnt. Ich habe es schon oft genug gesagt. Und wir hören uns hoffentlich. Macht's gut. Tschüss. Ich glaube, ist das jetzt offen. War ein Kuss oder sowas. Ja, war's. Okay.